Mein Name ist Paul Cox. Unschuldig unter Mordverdacht zu geraten, ist schon kein reines Vergnügen. Aber wenn es jemand von vornherein darauf abgesehen hat, einem den Mordverdacht anzuhängen, dann hört der Spaß ganz auf. Dieser jemand war zu allem auch noch ein gewisser Sergeant Goodman von Scotland Yard, wie er behauptete. Eine junge Dame hatte mich zu einer Villa in Illingham geführt, wo überraschenderweise ein illegaler Spielclub eingerichtet worden war. Dort sprach mich der mir vollkommen unbekannte Goodman an und forderte mich auf, einer kleinen Zigarettenverkäuferin namens Laura Correll nachzuspüren. Ich fand sie im Haus ihrer Freundin Irena Rutherford. Sie wurde vor meinen eigenen Ohren erschossen, während ich im Nebenzimmer darauf wartete, bis sie sich die Haare fertig gekämmt hatte. Und schon klappte die Falle zu. Die Polizei stellte fest, dass ich außer Miss Correll der Einzige war, der sich zur fraglichen Zeit im Haus befunden hatte. Die Pistole, die mir der ominöse Goodman in die Hand gedrückt hatte, entpuppte sich als Mordwaffe. Er selbst, Sergeant Goodman, war bei Scotland Yard unbekannt und der Spielclub, in dem ich ihn kennengelernt hatte, existierte nicht. Die Villa in Illingham stand leer, angeblich schon seit einem halben Jahr. Die Indizienkette schien lückenlos geschlossen. Aber da fand die Polizei zum Glück eine zweite Pistole, die als Mordwaffe in Frage kam, und zwar im Handschuhfach eines gelben Ferrari Sport, der in der Mordnacht in einen Unfall verwickelt war. Der Wagen gehörte dem Hotelkönig Christopher Malone, einem Bekannten der Ermordeten, der sie noch am Abend vor der Tat besucht hatte. Ihm war der Wagen, so sagte er, gestohlen worden. Aber auch das vermochte meine missliche Lage noch nicht grundlegend zu ändern. Doch dahinter legte aus heiterem Himmel der bekannte Staranwalt Sir Arthur Helmer eine Kaution von 2000 Pfund für mich. Ein unbekannter Gönner hatte ihm angeblich die Summe zur Verfügung gestellt. Allerdings unter der Bedingung, dass ich selbst die Jagd nach dem Täter aufnahm. Ich wollte gerade anfangen, gründlich über diese Bedingung nachzudenken, als mir ein Telefonanruf die Entscheidung abnahm. Oh, Mr. Cox, fein, Ihre Stimme wieder zu hören. Sie sind also draußen. Diese Worte blieben mir in den Ohren stecken. Denn es handelte sich zweifellos um das junge Mädchen, das mich an dem verhängnisvollen Sonntagabend in Illingham in den Spielclub geführt hatte. Mehr noch, als ich sie kennenlernte, fuhr sie den gelben Ferrari des Mr. Malone. Nein, keine Ahnung. Es ist 8:30 und ich weiß gar nichts mit mir anzufangen. So, so. Hätten Sie nicht Lust, mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Wir könnten in einen Spielclub gehen oder so etwas ähnliches. Wie sich im Verlauf der Konversation herausstellte, meinte sie tatsächlich den Spielclub in Illingham. Also machte ich mich auf die Beine, mit stark gemischten Gefühlen allerdings. Um wenigstens nicht ganz unvorbereitet den Launen der jungen Dame, die nicht einmal einen eindeutigen Namen zu besitzen schien, ausgesetzt zu sein, tauschte ich kurz vor der Einfahrt nach Illingham die Rolle mit meinem Taxichauffeur. Er setzte sich in den Fond, während ich seine Mütze auf dem Kopf am Steuerplatz nahm. Auf diese Weise glaubte ich, gegen eine mögliche Überraschung gefeit zu sein. Und die Überraschung kam früher, als ich dachte. Nämlich in Form eines roten Lichtes, das mich zum Anhalten zwang. Hallo, Sie! Entschuldigen Sie, mein Fahrgast ist sehr in Eile. Könnten Sie nicht... Hände hoch! Raus aus dem Wagen! Meinen Sie mich? Was wollen Sie denn nicht? Ich habe kein Geld, jedenfalls nicht viel. Los, wird's bald? Ja, doch, ja. Was haben Sie vor, ich... Hören Sie auf zu jammern. Wer will denn Ihr Geld? Lassen Sie mich los und nehmen Sie die Taschenlampe weg, Sie blenden mich. Sie, ich werde... Ja, schon gut, schon gut. Irrtum! Irrtum? Ja, Sie können wieder einsteigen. Los, hauen Sie ab. Also, ich muss... Abhauen müssen Sie sonst nichts. Los, Chauffeur! Das ist ja allerhand. Also, das war aber nicht abgemacht. Dass ich mich ausrauben lasse, während Sie mein Taxi fahren. Sie sind ja nicht ausgeraubt worden. Ja, aber ich hätte ausgeraubt werden können. Also gut, ich erhöhe Ihre Zulage auf 5 Pfund. Ach was, ich pfeife auf Ihr Geld. Ich will wieder nach London zurück. Lassen Sie mich sofort an Steuer und kehren Sie um. Ich kann nur eines, entweder Sie an Steuer lassen oder umkehren. Also tun wir keins von beiden. Also jetzt hört aber doch alles auf. Richtig, wir sind schon da. In dem Hotel da vorn bin ich verabredet. Hey, Sie, ich verlange eine Erklärung. Dazu habe ich leider keine Zeit. Hier ist Ihre Mütze und hier haben Sie die versprochenen 5 Pfund. Es hat mich sehr gefreut. Halt Ihren Hut, Sir. Aha, kleine Aufbesserung der Wetterlage. Hm? Vielen Dank. Nichts für ungut, Sir. Ah, oh, da sind Sie, Herr Mr. Cox. Ich hatte schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Das glaube ich Ihnen gern. Leider hat mich Ihre Vorhut nicht erwischt. Bing, was meinen Sie mit Vorhut? Das wissen Sie ganz genau. Ich weiß nichts. Auch nichts von einer Straßensperre an der Einfahrt nach Ellingham. Sie glauben doch nicht etwa, ich hätte mit so etwas zu tun. Doch. So lustig war das gar nicht. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin wirklich so froh, dass Sie gekommen sind, Paul. Natürlich. Sie wollten ja mit mir in den Spielclub gehen, nicht wahr? Deswegen habe ich Sie ja angerufen. In einen Spielclub, den es gar nicht gibt. Wieso? Aber wir waren doch vorgestern zusammen dort. Eben, dieses ganze Spielcasino war eine reine Inszenierung. Was? Um mich mit Mr. Goodman zusammenzubringen. Meinen Sie den Zwerg, der Sie da angesprochen hat? Wen sonst? Sie kennen ihn sehr gut, wie? Nein, ich kenne ihn gar nicht. Ach, Sie lügen eine Nuance zu viel für Ihr Alter. Aber ich habe doch gar keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Cox. Natürlich existiert dieser Club. Seit Monaten bin ich fast jeden Abend dort. Aber für heute ist mir schon fast die Lust vergangen. Kommen Sie. Am besten, wir vergessen die ganze Geschichte, ja? Oh nein. So lässig ziehen Sie sich nicht aus der Affäre. Jetzt fahren wir zu dem Club. Und wenn es dort noch so lustig wird. Bitte? Mein Wagen steht vor der Tür. Vorgestern fuhren Sie noch einen gelben Ferrari, nicht wahr? Tja, aber heute müssen Sie leider mit dem Austin vorlieb nehmen. Ja, denken Sie nur, der Ferrari ist mir gestohlen worden. Was Sie nicht sagen. Ja. Und die liebe Polizei hat inzwischen auch schon den Besitzer ausfindig gemacht. Den bekannten Hotelier Christopher Malone. Wem sagen Sie das? Er hat ihn mir doch geliehen. Schrecklich peinlich, nicht? Aber was haben Sie denn, Paul? Glauben Sie mir etwa nicht? Kein Wort. Ja, aber... So? Und was halten Sie nun von Ihrem Spielcasino? Es scheint ja so, als hätten Sie recht. Alles dunkel, keine Autos. Ja, und keine Möbel im Haus. Davon habe ich mich persönlich überzeugt. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Sie werden schon sehen, dass es möglich ist. Bitte, Paul, darf ich mich bei Ihnen einhängen? Bitte? Danke. Angst? Ja, ich weiß nicht, aber ich habe plötzlich das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Einbildung. Nein, stimmt nicht. Vielleicht der Gärtner. Das glaube ich nicht. Im Gärtnerhaus brennt ja Licht. Aber wir können ihn fragen, was mit dem Club los ist. Zwecklos, er ist Partei. Aber ich bin ganz sicher, dass uns jemand beobachtet. Na, sehen Sie doch nur. Wo denn? Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, aber dort hinter dem Gebüsch. Hallo? Hallo? Niemand da. Wollen wir nicht doch lieber gehen, Paul? Nein. Ich möchte Ihnen doch noch das Haus von innen zeigen. Ja, bitte. Aber wie wollen Sie denn hineinkommen? Mit einem Dietrich. Mhm. Sie haben wohl immer das Nötigste bei sich, wie? Natürlich, immer. Wenn uns jetzt jemand sieht? Das soll mir ein Vergnügen sein. Na. Augenblick. Bitte? Oh, das ist aber schnell gegangen. Na, gelernt ist gelernt. Bitte, treten Sie ein. Soll ich wirklich? Ich bitte darum. Das ist aber sehr dunkel hier, Paul. Ja, aber für solche Fälle hat man eine Taschenlampe. Mhm. Voilà. Sehen Sie selbst, von Ihrem Spielclub ist nicht ein Stäubchen übrig geblieben. Tja. Sie werden es mir zwar nicht glauben, Paul, aber ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Und Sie weigern sich auch weiterhin zuzugeben, dass Sie diesen Goodman kennen. Ach, hören Sie doch endlich mit diesem Blödsinn auf, Paul. Alles, was ich gehört habe, ist, dass Sie verhaftet wurden und dass dieser Goodman daran schuld sein soll. Eben. Ich habe die größte Mühe, einigen Leuten klarzumachen, dass dieser Goodman ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Leider sind das sehr wichtige Leute. Ja, glauben Sie mir, ich würde Ihnen so gerne helfen, wenn ich nur könnte. Sie können. Ja? Wenn Sie zum Beispiel bezeugen würden, dass mich Goodman vorgestern Abend hier im Spielclub angesprochen hat, da wäre mir schon sehr geholfen. Selbstverständlich tue ich das. Sie können mich jederzeit anrufen über Ellingham 5226. Moment, wie war das? Ellingham? Mhm. Ham 5226. Ja, und dazu wäre es natürlich ganz nützlich, wenn ich ein bisschen mehr im Zusammenhang mit Ihrem Namen erfahren könnte. Oh, habe ich Ihnen den auch nicht gesagt? Heute heiße ich Corinna. Ach, ich habe mich schon lange gefragt, wann dieses Spiel wieder losgeht. Wieso gefällt Ihnen der Name nicht? Er klingt vielleicht ein bisschen melancholisch, aber er passt genau zu meiner heutigen Stimme. Man kann sich doch nicht jeden Tag einen neuen Namen zulegen. Oh doch, ich kann. Hören Sie, ich habe keine Lust, mir diesen Quatsch noch länger anzuhören. Werden Sie endlich erwachsen und nennen Sie mir Ihren Namen. Werden Sie doch nicht gleich so unangenehm, Paul. Ich habe mich mit meinem Vater verkracht und deswegen soll niemand wissen, wer ich bin. Ja, aber wenn Sie mir versprechen, dass Sie mich nicht verraten, dann... Ich verspreche es. Hand darauf? Hand drauf. Na gut, abgemacht. Also, ich bin die Tochter... Haben Sie das gehört? Ja, was? Ja, ich weiß nicht, aber... Da! Ach, es ist doch jemand im Haus. Ja, es klingt wirklich so. Das kommt von da drüben. Aha. Warten Sie hier. Ja. Da saß ich nun, wie eine Winterkartoffel im Keller und bemühte mich, mein dummes Gesicht zu verbergen. Im Dunkeln gelang mir das auch ganz gut. Je mehr ich mir die Sache überlegte, desto sicherer war ich, dass mich nicht das Mädchen mit den vielen Namen in die Falle gelockt hatte. Ihre Überraschung beim Anblick des leeren Hauses war echt gewesen. Sie hatte nach mir gerufen und dann war sie verschwunden. Was war mit ihr geschehen? In meiner Verwirrung setzte ich mich auf die Kellertreppe und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Doch sie kamen lange nicht. Ich saß herum, wartete, fror und fluchte mich leise in den Schlaf. Und dann weckte mich plötzlich ein Geräusch. Was ist denn da? Da geht doch jemand. Hallo? Ist da jemand? Ja, ja, hier. Wo sind Sie? Im Keller. Moment, ich komme. Na, endlich. Besten Dank. Wie kommen Sie denn hierher? Ach, das ist eine lange Geschichte. Aber darf ich fragen, wer Sie sind? Ja, ich bin der Hausbesitzer. Und wer sind Sie? Sie sind der... Entschuldigen Sie, ich habe vor kurzem mit dem Hausbesitzer gesprochen und er sah ziemlich anders aus. Ja, ich habe heute Nachmittag das Haus gekauft. Also bitte, was suchen Sie hier? Ja, ich bin mit einer jungen Dame hierher gekommen. Plötzlich verschwand sie. Ich wollte sie suchen und wurde im Keller eingeschlossen. Aha. Demnach sind Sie Mr. Cox. Wie kommen Sie denn darauf? Herr Mr. Twigry, der frühere Besitzer dieses Hauses, hat mich vor Ihnen gewarnt. Er sagte, Sie schnüffeln. So? Wonach eigentlich? Nach einem Spielsalon, der noch vorgestern Nacht hier installiert war. Oder wenigstens nach einem kleinen Restbestand. Haben Sie etwas gefunden? Leider nein. Ja, dann haben Sie wohl nicht gut genug geschnüffelt. Von mir aus kommen Sie morgen früh wieder und suchen Sie so lange, bis Sie etwas finden. Auf meine Unterstützung können Sie zählen. Vielen Dank. So, da kommt jemand. Ja. Richie! Was? Sie hier, Mr. Cox? Ja, wie Sie sehen. Oh, wollen Sie mich nicht vorstellen? Oh ja, das ist Thomas Richardson. Und das ist der neue Hausbesitzer. Twigry hat den Laden verkauft. Mein Name ist Malone. Bitte? Christopher Malone? Der Hotelkönig? Ja. Donnerwetter. Ja, haben Sie etwas dagegen? Ein bisschen viel Zufall auf einmal, finde ich. Ja, das finde ich auch. Mr. Cox im Keller, Sie auf der Terrasse. Vielleicht erklären Sie mir freundlicherweise, was Sie mitten in der Nacht in meinem Haus suchen. Ich hatte eine Verabredung mit dem Gärtner. Sind Sie unter die Rosenzüchter gegangen, Richie? Nein, aber er wollte mir etwas über den Spielclub in diesem Haus erzählen. Leider kann daraus nichts mehr werden. Wieso? Wo ist er überhaupt? Er soll mir nämlich das Haus hier zeigen. Sie müssten eigentlich über ihn gestolpert sein, Mr. Malone. Gestolpert? Ja, er liegt draußen auf der Terrasse. Tot. Was? Überzeugen Sie sich selbst. Ja, klarer Fall. Er ist erwürgt worden. Armer Kerl. Ja, warum wohl? Jemand wollte offenbar verhindern, dass ich mich mit ihm unterhalte. Ja, höchst unangenehm. Besonders für Sie, Mr. Cox. Ja, Sie sind doch bereits in einen Mordfall verwickelt, soviel ich gehört habe. Was wollen Sie damit andeuten? Ja, gar nichts. Sie können ja nicht gut hier draußen jemanden erwürgt haben, solange Sie im Keller eingeschlossen waren. Aber Sie waren nicht im Keller eingeschlossen, Mr. Malone. Nein. Gilbert? Ja, Sir? Kommen Sie einen Moment hierher, bitte. Gilbert ist mein Chauffeur. Ja, ich habe ihn im Wagen sitzen sehen. Sie wünschen, Sir? Kommen Sie etwas näher, Gilbert. Um Himmels Willen, Sir. Was ist denn das? Das war der Gärtner. Er ist leider tot, aber das braucht Sie im Moment nicht zu kümmern. Sie sollen vielmehr den Herrn hier sagen, was wir in der letzten halben Stunde getan haben. Wir sind von London hier herausgefahren. Sie wollten Ihr neues Haus besichtigen. Wir fuhren hier vor. Wann? Ungefähr vor einer Viertelstunde. Sie gingen ins Haus. Habe ich mich irgendwo aufgehalten? Bin ich stehen geblieben? Nein, Sir. Weiter? Etwa 5 Minuten später kam dieser Herr hier und ging ebenfalls ins Haus. Dann kamen Sie wieder heraus. Danke, Gilbert, das genügt. Sie können jetzt wieder zum Wagen gehen. Jawohl, Sir. Nun, Mr. Richardson, Sie sind Detektiv, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Was folgern Sie aus der Aussage meines Chauffeurs? Dass Sie den Mann nicht umgebracht haben. Die Polizei wird allerdings ein paar Tage brauchen, bis sie Ihnen das glaubt. Und wie lange, denken Sie, wird die Polizei brauchen, bis sie Ihre Geschichte glaubt, Mr. Cox? Wochen. Falls man Ihnen überhaupt je glaubt. Und Ihnen, Richie, wird man vorwerfen, mit mir konspiriert zu haben. Wir sitzen also alle zusammen in der Patsche. Ja, es scheint so. Vorausgesetzt, dass uns die Polizei am Tatort findet. Nach dem Gesetz ist die Polizei zu verständigen, wenn ein Verbrechen entdeckt wird. Ja, haben Sie ein Verbrechen entdeckt? Ich? Richtig. Niemand zwingt uns, die Leiche gesehen zu haben. Okay. Ich habe sowieso meine Brille vergessen. Sehen Sie was, Cox? Nein. Ist ja auch viel zu dunkel. Wie ist es denn mit Ihnen, Mr. Malone? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wovon Sie sprechen. Aber Ihr Chauffeur? Und der ist absolut zuverlässig. Sind Sie mit Ihrem Wagen hier, Mr. Cox? Nein, der ist noch in Reparatur. Also wenn es Ihnen recht ist, nehme ich Sie mit nach London. Vielen Dank. Ich habe hier draußen noch eine Kleinigkeit vor. Na, was denn nun schon wieder? Ich will das Mädchen suchen, mit dem ich hergekommen bin. Typisch, Cox. Haben Sie sich noch nicht verdächtig genug gemacht? Und wo bitte wollen Sie zu suchen anfangen? Ich weiß nicht. Das muss mir noch einfallen. Ja, mir scheint, Sie brennen darauf, die dritte Leiche in diesem Fall zu werden. Wieso? Dass wir den Gärtner entdeckt haben, war bestimmt nicht vorgesehen. Das bedeutet, wir sind die Nächsten auf der Liste des Mörders. Morgen. Guten Morgen, Sir. Sie erinnern sich doch noch, ich habe am Sonntag meinen Wagen zur Reparatur gebracht. Natürlich erinnere ich mich. Und Ihr Wagen ist auch wieder in Ordnung. Übrigens, am Motor war gar nichts kaputt, lässt Ihnen mein Mann sagen. Na, so hören Sie. Ja, irgendein Spaßvogel hat Ihnen Würfelzucker in den Tank geworfen. Humor haben die Leute. Naja, hoffentlich konnten Sie ihn noch verwenden. Kann ich rasch telefonieren? Natürlich, bitte hier. Auskunft Sie wünschen? Ja, Fräulein. Ich habe hier eine Telefonnummer, aber keine Adresse. Könnten Sie mir helfen? Die Nummer lautet Illingham 5226. Einen Augenblick, ich sehe gleich nach. Ja, danke. Der Aufenthalt in Illingham scheint sich gelohnt zu haben. Ja, das möchte ich eben herausfinden. Sind Sie noch da? Ja, natürlich. Illingham 5226 gehört zum Haus Foxhole in Southbridge. Haus Foxhole? Ja. Ah, vielen Dank. Bitte? Sagen Sie bitte, kennen Sie ein Haus Foxhole in Southbridge? Ja. Ja, das ist ein kleines Landhaus. Sehr hübsch, ungefähr 3 Meilen von hier in südlicher Richtung. Ja, da fahren Sie jetzt hier herunter bis zur Hauptstraße und dann biegen Sie links ab und fahren immer geradeaus. Ja. Das Haus selbst liegt rechts von der Straße in einem großen Garten. Sie können es gar nicht verfehlen. Hallo. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, ich suche ein Haus namens Foxhole. Dann können Sie sich getrost zur Ruhe setzen. Sie haben es gefunden. Sehr schön. Sind Sie der Besitzer? Sie überschätzen mich. Ich bin hier nur zu Besuch. Foxhole ist ein gastfreundliches Haus. Und was führt Sie hierher? Wollen Sie Seifenflocken verkaufen oder Staubsauger? Würfelzucker. Oder sind Sie etwa auch ein Gast des Hauses? Das wird sich herausstellen. Es hängt vor allem davon ab, ob Sie ein guter Tennisspieler sind. Sonst müsste ich Einspruch erheben. Stellen Sie sich vor, seit 3 Wochen suche ich nach einem passablen Partner. Sie sind hier offensichtlich zu Hause. Würden Sie mir eine kleine Auskunft geben? Wenn es sein muss. Ich habe eine junge Dame kennengelernt. Sie Glückspilz. Ist sie hübsch? Sehr. Sie hat mir zwar die Telefonnummer von Foxhole gegeben, aber ihren Namen nicht genannt. Das sieht ihr ähnlich. Immer ein bisschen geheimnisvoll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie Ihr Typ sind. Oh, danke. Könnte ich Sie vielleicht sprechen? Das lässt sich bestimmt arrangieren, Mr. Paul Cox. Sehr angenehm. Leslie Forrester. Kommen Sie, sie liegt gerade auf der Terrasse und nimmt ein Sonnenbad. Ach, erfreuliche Aussichten. Ich nehme an, sie erwartet Sie. Na, das nehme ich nun wieder weniger an. Umso besser. Hallo, Irena? Ja? Ich bringe dir einen lieben alten Bekannten, Mr. Paul Cox. Stimmt etwas nicht? Warum seht ihr euch denn so komisch an? Sie haben recht. Hier stimmt etwas nicht. Guten Tag, Mr. Cox. Was führt Sie zu mir? Ein Irrtum. Guten Morgen, Mrs. Rutherford. Und mir hat er erzählt, du hättest ihm nicht gesagt, wie du heißt. Doch. Wir haben uns kennengelernt. Leider war die Gelegenheit nicht sehr heiter. Mr. Cox war in meinem Haus in London, als Laura ermordet wurde. So, wie peinlich. Nehmen Sie in diesem Fall einen Drink? Gern, einen Whisky. Sofort. Entschuldigen Sie, Mrs. Rutherford. Wohnt außer Ihnen noch eine Dame hier im Haus? Nein, es tut mir leid, ich bin die Einzige. Warum? Ach, ja, ich suche ein junges Mädchen. Hübsch, etwa 19 Jahre alt, brünett, ungefähr 1,65 groß. Schlank, verwöhnt und sehr verspielt. Sie fuhr einen gelben Ferrari, der ihr gestohlen wurde, und jetzt einen hellblauen Austin. Sie hat mir nur ihre Telefonnummer gegeben. Illingham 5226. Das ist meine Nummer. Ja, eben. Sie sagte, sie sei hier immer zu erreichen. Das muss ein Irrtum sein. Sicher haben Sie die Nummer falsch verstanden. Nein, bestimmt nicht. Dann hat sie die junge Dame angeschwindelt. Sie sind offenbar doch nicht Ihr Typ, Mr. Cox. Cheers. Cheers. Oh, Leslie, würdest du bitte abnehmen? Ja, gern. Natürlich habe ich ab und zu Gäste hier, manchmal auch übers Wochenende. Aber darunter ist keine junge Dame, die auf Ihre Beschreibung passt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine bessere Auskunft geben kann. Ich bin gar nicht sicher, ob die Auskunft so schlecht ist. Schließlich wurde Laura Corell in ihrer Wohnung ermordet, Mrs. Rutherford. Sie waren mit ihr befreundet. Und? Hat denn das Mädchen, das Sie suchen, auch etwas mit dem Mord zu tun? Na, jedenfalls muss sie einen Grund gehabt haben, mir ihre Nummer anzugeben. Entschuldige, Irene. Das war Mr. Kilburn, der Nachbar aus der Pennington Road. Es ist heute Nacht bei dir eingebrochen worden. Was? Er hat es eben bemerkt. Er kann natürlich nicht sagen, was gestohlen worden ist, aber... Hat er schon die Polizei benachrichtigt? Noch nicht. Aber er meint, es wäre besser, wenn du sofort kommen würdest. Ja, natürlich. Das muss ich wohl. Sie können mit mir fahren, Mrs. Hartford. Oh. Wären Sie so freundlich? Ich wäre nicht. Ich bin. Wirklich, eine böse Überraschung für Sie, Mrs. Rutherford. Vor 3 Tagen erst der Mord und jetzt das hier. Ich habe es erst bemerkt, dass die Leute von der Spedition kamen. Da habe ich Sie natürlich sofort angerufen. Vielen Dank, Mr. Kilburn. Aber das war doch selbstverständlich. Und die Kiste habe ich in die Garage stellen lassen. Was für eine Kiste? Bei mir konnte ich sie beim besten Willen nicht unterbringen. Dafür ist sie viel zu groß. Was für eine Kiste, bitte? Es steht zerbrechlich drauf. Die Speditionsleute sagten, sie wüssten Bescheid. Ich? Ja. Nein, nein, ich weiß gar nichts. Ich habe nichts bestellt, ich habe keine Spedition beauftragt. Am besten sehen wir uns das Ding einmal an. Ja, gut. Kommen Sie. Hoffentlich habe ich nichts Falsches gemacht. Aber eine Kiste schließlich ist eine Kiste. Und ich dachte... Sie sind sehr freundlich, Mr. Kilburn. Na, allerdings... Eine Geburtstagstorte ist das nicht. Nein, dafür ist die Kiste zu klein, wie? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ach, geben Sie mir doch bitte eine Zange, Mr. Kilburn. Ja. Ne? Das haben wir gleich. Bitte, hier. Danke. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber die Kiste ist richtig adressiert. Sehen Sie selbst. Trotzdem, da stimmt was nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Moment. So, und jetzt halten Sie den Deckel auf der anderen Seite, Mr. Kilburn. Ja. So, und jetzt. Oh. Hopp. Hopp. Ja, komm da. Aber das ist ja ein Mensch. Ein Mann. Eine Leiche. Mrs. Rutherford hielt dies für den passenden Augenblick, in Ohnmacht zu fallen. Wenn Sie mich fragen, kein Wunder. Es war die 2. Leiche, die man in ihrem Londoner Heim fand. Ich bin sonst bestimmt nicht herzlos, aber irgendwie tauchte plötzlich das Bild meines Freundes Inspektor Carter vor meinem geistigen Auge auf und ich zog es vor, Mrs. Rutherford der etwas tantenhaften Fürsorge von Mr. Kilburn zu überlassen. Guten Morgen, Inspektor. Morgen, Collins. Etwas Neues? Mr. Roker wartet draußen. Wer? Der Geschäftsführer der Moskito-Bar. Er soll hereinkommen. Mr. Roca? Ja? Danke. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen, Sergeant. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Roca. Danke. Darf ich Ihnen einen Pfirsich anbieten? Danke, nein, nicht zu früh am Morgen. Einen Pfirsich, sagten Sie. Ja. Das ändert freilich die Situation, den würde ich auch am Abend nicht essen. Ja, was ich sagen wollte, der Herr, den Sie im Zusammenhang mit dem Mordfall Correll verhaftet haben, ist wieder auf freiem Fuß, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Mr. Malone hat es mir erzählt. Er muss diesen Cox irgendwo getroffen haben, aber das ist ja wohl nicht so wichtig. Vielleicht doch. Uns interessiert die banalste Kleinigkeit. Eben deswegen bin ich ja auch hier. Sie wissen vielleicht nicht, dass wir in der Moskito-Bar für alle Angestellten kleine Garderobenschränke haben. Sie sind verschließbar, keine Sicherheitsschlösser, aber immerhin. Weiter, Mr. Rocker. Miss Correll hatte natürlich auch so ein Fach. Da wir noch keinen Ersatz für sie haben, steht das Fach leer. Und dieses Fach, Inspektor, ist heute Nacht aufgebrochen worden. Ach. Es ist zwar nichts gestohlen worden, konnte ja auch nicht, denn das Fach war ja, wie gesagt, leer. Aber der Einbrecher konnte das natürlich nicht wissen. Wann ungefähr ist der Einbruch verübt worden? Irgendwann im Laufe der Nacht. Unser Pianist hat es bemerkt, als er nach Hause gehen wollte. Das war gegen 3 Uhr morgens. Also, während die Bar geöffnet war, wer hat Zutritt zu dem Garderobenraum? Jeder Angestellte, aber praktisch auch jeder Gast. Der Raum liegt direkt neben den Toiletten, wissen Sie. Und wenn viel Betrieb ist, verliert man natürlich die Übersicht. Herein! Ich bitte um Entschuldigung. Ah, Mr. Malone. Guten Tag, Inspektor. Guten Morgen, Sir. Ja, was machen denn Sie hier, Rocker? Ein Einbruch in der Bar, Sir. Jemand hat den Garderobenschrank von Laura Corell aufgebrochen und da dachte ich... Ja, das ist ja merkwürdig. Bei mir ist nämlich auch eingebrochen worden. Die Wohnung sieht aus wie ein Schlachtfeld, alles durchwühlt. Ist etwas gestohlen worden? Ja, seltsamerweise nichts. Interessant. Ja, das ist noch nicht alles. Als ich heute früh in mein Büro kam, präsentierte sich dasselbe Bild. Schreibtisch aufgebrochen, Schubfächer durchsucht, aber auch dort. Nichts gestohlen. Collins. Büroinspektor Carter? Ja, Mr. Kilburn? Hm? Was? Gut, wir kommen sofort. Na, was ist? Noch ein Einbruch. Und noch ein Toter. Mr. Kilburn, können Sie sich erinnern, was für Leute diese Kiste gebracht haben? Sie sahen eigentlich ganz normal aus. Hätte ich gewusst, wie wichtig es ist, dann hätte ich sie mir bestimmt genauer angesehen. Zwei Männer waren es, wie eben Transportarbeiter aussehen. Eine gewöhnliche Speditionsfirma, meinen Sie? Ganz sicher. Ich habe auch einen Empfangsschein unterschreiben müssen. Aber ich habe dummerweise nicht auf den Namen der Firma geachtet. Ich war nicht ganz bei der Sache. Ich hatte ja gerade erst den Einbruch entdeckt. Sie können sich wahrscheinlich denken, wie wichtig es für uns ist, diese Speditionsfirma zu finden. Ja, natürlich. Warten Sie. Etwas fällt mir jetzt ein. Die Leute sagten, sie kämen aus Illingham. Sie hätten dort ihren Standort, glaube ich, nennen die Spediteure das. Aha. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Die Leute sagten, sie kämen im Auftrag von Mrs. Rutherford. Und ihr Landhaus liegt ja in der Nähe von Illingham. Wie hat denn Mrs. Rutherford die Sache aufgenommen? Oh, es war ein fürchterlicher Schock für sie. Sie liegt jetzt nebenan auf der Couch. Sie möchte sie gern sprechen, aber sie ist noch sehr mitgenommen. Keine Angst. Ich werde meine besten Glacé-Handschuhe anziehen. Oh ja, bitte. Ja, bitte. Entschuldigen Sie, Mrs. Rutherford. Kommen Sie nur herein, Inspektor. Wie fühlen Sie sich? Glauben Sie, dass Sie mir einige Auskünfte geben können? Aber ja, natürlich. Ich bin sonst nicht so zimperlich. Aber das war eben ein bisschen viel. Man hat es auf mich abgesehen, Inspektor. Aber das reden Sie sich doch ein, Mrs. Rutherford. Inspektor, Sie haben sich gewundert, dass ich am Tag nach Lauras Ermordung eine Party gegeben habe. Ehrlich gesagt, ja. Ich habe mich benommen wie das kleine Mädchen, das laut singt, wenn es allein in den Keller geht. Ich wollte Leute um mich haben. Ich hatte Angst. Ganz simple, dumme Angst. Denn ich habe es sofort gewusst. Was haben Sie gewusst? Die arme Laura ist einem Irrtum zum Opfer gefallen. In Wirklichkeit sollte ich umgebracht werden. Es war nur ein tragischer Zufall, dass Laura in meiner Wohnung war. Woher wollen Sie das denn wissen? Mein lieber Inspektor, Sie sind bestimmt nicht verheiratet. Oh doch, sehr sogar. Dann sollten Sie die Frauen aber besser kennen. Wo bei Männern ein langer, ausführlicher, logischer Denkvorgang nötig ist, genügt bei uns das Gefühl, die Intuition. Wir spüren so etwas. Und irren sich genauso oft, wie Sie recht behalten. Ich weiß nicht. Übrigens, haben Sie schon festgestellt, was Ihnen bei dem Einbruch gestohlen worden ist? Das ist es ja, nichts. Ich habe allerdings noch nicht allzu gründlich nachgesehen. Wissen Sie eigentlich, wer der Tote in der Kiste ist? Nein, ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Mr. Cox ihn kannte. Cox? Ja, um alles in der Welt. Was hat denn der mit der Sache zu tun? Oh, eigentlich nichts. Er hat mich nur in die Stadt gefahren. Er war zufällig bei mir in Illingham zu Besuch, als Mr. Kilburn anrief. Zufällig, sagen Sie? Zufällig? Sehen Sie, mein Gefühl war also richtig gewesen. Langsam kannte ich die Gepflogenheiten der Polizei gut genug, um zu wissen, dass solche Verhöre jeweils sehr viel kostbare Zeit verschlingen. Und diese Zeit hatte ich im Moment überhaupt nicht. Während sich also Inspektor Carter wieder einmal den Kopf zerbrach, wo er mich auftreiben könnte, saß ich bei Thomas Richardson und versuchte mit seiner Hilfe etwas Ordnung in den unbekömmlichen Salat zu bringen. Tja, statt einfacher wird die Sache immer komplizierter, von welcher Seite man sie auch betrachtet. Mir gefällt der Stilbruch nicht, Richie. Welcher Stilbruch? Bis jetzt ist der Fall doch irgendwie logisch abgelaufen und auf einmal bekommt das Ganze einen melodramatischen Zug. Eine Leiche in einer Kiste verschicken, wer tut denn so etwas? Ein günstiges Zeichen. Der Mann, den wir suchen, verliert die Nerven. Er merkt, dass wir ihm auf den Fersen sind. Sind wir das? Davon weiß ich noch gar nichts. Trickery muss um alles in der Welt verhüten, dass wir hinter das Geheimnis seiner Villa kommen. Trickery? Ja. Er ist der Mann hinter den Kulissen. Verlassen Sie sich darauf. Sie meinen, er hat den Gärtner auf dem Gewissen? Hören Sie, ich war doch schon gestern Nachmittag in der Villa. Trickery war nicht dort, nur der Gärtner. Ich habe mich in der Villa umgesehen und was glauben Sie, was ich gefunden habe? Ein gähnendes Nichts. Aha. Zwei Spielchips. Also doch. Eben. Der Gärtner war gerade dabei, mir auf eine kleine Bestechung hin etwas darüber zu erzählen, als Trickery zurückkam. Wir konnten uns gerade noch für den Abend verabreden. Zu dieser Unterhaltung ist es ja dann leider nicht mehr gekommen, wie Sie wissen. Also knüpfen wir uns Trickery vor. Der ist hart gesotten. Er schwört sich die Seele aus dem Leib, dass es diesen Spielclub nie gegeben hat, dass sein Haus seit langem leer steht. Ja, ja. Er kann sogar nachweisen, dass die Möbel vor einem halben Jahr verkauft worden sind. Das besagt aber doch noch gar nichts. Wieso? Na, würden Sie eine herrschaftliche Villa mit Roulette-Tischen und Barhockern möblieren? Ach so. Nach der Versteigerung des alten Mobiliars hat er sich die Clubeinrichtung gekauft. Das wird man ihm leider nicht nachweisen können, denn solche Käufe erledigt man ohne Rechnung. Naja. Aber vielleicht finden wir einen anderen Beweis, dass die Villa nicht leer gestanden hat. Erschrecken Sie einen doch nicht so. Meine Nerven sind nicht mehr die besten. Ja, das könnte Trickery den Kragen kosten. Fräulein, geben Sie mir bitte die Nummer des Elektrizitätswerkes in Illingham. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, Inspektor. Ich weiß es wirklich nicht. Das sollten Sie sich aber denken können, Mr. Trickery. Schließlich ist Ihr Gärtner ermordet worden. Tja. Das ist sehr traurig und erschütternd, aber doch wohl kein Grund, mich nach Scotland Yard zu zitieren wie ein Verbrecher. Wie lange war Mr. Mills Ihr Gärtner? Er war gar nicht mein Gärtner. Mills war der Gärtner meines verstorbenen Onkels. Als ich die Erbschaft antrat, habe ich ihn übernommen, damit er weiter das Grundstück in Ordnung hält. Jetzt habe ich das Grundstück verkauft, also geht mich die ganze Sache nichts mehr an. Es ist behauptet worden, dass in Ihrer Villa ein privater Spielclub etabliert war. Sie haben mich ja schon einmal danach gefragt. Das ist völlig absurd. Es ist demnach nicht denkbar, dass Ihr Gärtner in irgendeine Glücksspielaffäre verwickelt war? Wie sollte er denn? Nein, nein, das ist nicht zu glauben. Mr. Trickery, Sie wissen wahrscheinlich, dass vor 3 Tagen eine junge Zigarettenverkäuferin namens Laura Correll ermordet worden ist. Hat Ihr Gärtner Miss Correll gekannt? Nein. Er ist ihr sicher nie begegnet. Das heißt, könnte natürlich sein, aber... Nein, ich glaub's nicht. Was ist denn? Ich will nicht gestört werden. Ja, ich weiß. Inspektor, das hat man uns mehrfach gesagt. Mr. Cox, welche Freude. Und Ihren Privatdetektiv haben Sie auch gleich mitgebracht. Wir müssen Sie dringend sprechen, Inspektor, solange Mr. Trickery noch hier ist. So vorläufig bestimme immer noch ich in meinem Büro. Was wir zu sagen haben, ist wirklich höchst interessant, Inspektor. Schicken Sie uns lieber nicht weg. Also gut. Ich danke Ihnen, Mr. Trickery. Wir haben ja Ihre Adresse, falls sich noch irgendwelche Fragen ergeben sollten. Sie missverstehen uns, Inspektor. Mr. Trickery sollte unbedingt hierbleiben. Collins? Inspektor? Bitte begleiten Sie Mr. Trickery hinaus. Bitte, Mr. Trickery. Auf Wiedersehen, Inspektor. Ich melde mich dann wieder, Inspektor. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Das hätten Sie nicht tun dürfen, Inspektor. Setzen Sie sich. Und wagen Sie es nie wieder, ohne Anmeldung mein Büro zu betreten. Sie werden mir noch recht geben. Also, was gibt es so Interessantes? Dieser Trickery ist ein Schwindler. So. Mr. Cox hat Ihnen doch von dem Spielclub erzählt, der in Trickerys Villa... Diese Geschichte kenne ich zu Genüge. Trickery hingegen behauptet, dass die Villa seit einem halben Jahr leer steht. Ganz richtig. Eben. Und wir haben noch jemanden mitgebracht. Kommen Sie doch bitte herein, Mr. Matthews. Mr. Matthews ist beim Elektrizitätswerk in Illingham angestellt. Guten Tag, Sir. Bitte nehmen Sie Platz. Er ist Stromableser, unter anderem auch in der Villa Trickery. Weiter. Mr. Matthews, wann waren Sie das letzte Mal in der Villa Trickery? Letzten Freitag. Und vorher? Ich komme regelmäßig jeden Monat. Wie hoch etwa war der monatliche Stromverbrauch in der Villa Trickery? Das schwankt natürlich immer ein bisschen, aber so im Durchschnitt rund 600 Kilowattstunden. Würden Sie sagen, dass dies ein durchschnittlicher Stromverbrauch für eine Villa dieser Größe ist? Nein, das ist eher überdurchschnittlich. Solange Mr. Twickerys Onkel noch gelebt hat, war der Verbrauch auch immer wesentlich geringer. Etwa die Hälfte. Nun, Inspektor, was sagen Sie jetzt? Haben Sie hier einen Blick in die Villa geworfen? Nein, Mr. Twicker hat mich immer direkt in den Keller geführt, wo der Zähler ist. Vielen Dank. Kann ich jetzt gehen? Ich bitte darum. Auf Wiedersehen. Besten Dank, Mr. Matthews. Gern geschehen, Sir. Wiedersehen. Inspektor, ein Stromverbrauch von 600 Kilowattstunden im Monat beweist doch eindeutig, dass in der Villa Twickery mehr Licht als üblich verbraucht worden ist. Auf jeden Fall aber widerlegt das Twickerys Behauptung, dass die Villa leer gestanden hat. Kommen Sie einmal mit. Bitte. Ja. So. Und was sehen Sie hier? Donnerwetter. Zwei Roulette-Tische. Wir haben sie auf dem Grundstück von Mr. Twickery gefunden, und zwar im Gärtnerhaus. Ja, damit ist doch klipp und klar bewiesen, dass der Spielclub wirklich existiert hat. Allerdings. Sie sind gut, Inspektor. Ich bin wegen dieser verfluchten Spielhölle unter Mordverdacht geraten. Man hat mich eingesperrt, kein Mensch hat mir geglaubt. Jetzt ist seine Existenz bewiesen und alles, was Sie sagen, ist allerdings. Schön, Mr. Cox, ich gebe zu, dass dies für Sie sehr wichtig ist. Es erhärtet Ihre Aussage und auf einigen Umwegen könnten Sie damit vielleicht Ihre Unschuld beweisen. Vielleicht. Ich aber muss den Mörder des Zigarettenmädchens und des Gärtners finden. Und ich verbitte mir energisch, dass Sie mir weiterhin mit Ihren Amateurmätzchen ins Handwerk pfuschen. Sie haben mir einen wichtigen Zeugenkopfscheu gemacht. Der Mann steht unter Verdacht, den Gärtner umgebracht zu haben, und Sie sorgen dafür, dass er mir durch den Lappen geht. Haben wir Ihnen denn nicht deutlich gesagt, dass Sie Twickery festhalten sollten? Haben Sie noch nie etwas davon gehört, dass die Polizei Beweise braucht? Mit diesem Spielclub allein kann ich Twickery noch lange nicht festnageln. Ja, wie denn sonst? Ich wollte ihn aufs Glatteis führen, in Sicherheit wiegen und beobachten lassen. Er hätte mir die Beweise selbst geliefert. Aber jetzt ist er gewarnt, dank Ihrer liebenswürdigen Unterstützung, Mr. Cox. British European Airways geben den Abflug ihrer planmäßigen Maschine nach Paris, Kursnummer 162, bekannt. Die Fluggäste werden gebeten, sich am Ausgang E einzufinden. Ich wiederhole, Fluggäste nach Paris, Kursnummer 162, bitte zum Ausgang E. Entschuldigen Sie. Ja, Sir. Wann startet die nächste Maschine zum Kontinent? Wohin wollen Sie fliegen? Das ist mir egal. Irgendwohin. Irgendwohin? Ja. Aha. Ja, wir hätten in etwa 3 Stunden einen Flug nach Düsseldorf. Vorher nichts? Verstehen Sie, ich möchte hier nicht gern so lange herumsitzen. Leider nein. Das heißt, können Sie sofort fliegen? Ja, ja, mit Vergnügen. In der Maschine nach Paris sind nämlich noch einige Plätze frei. Garantieren kann ich zwar nichts, Sir, aber ich will es versuchen. Ihr Name bitte? Twickery. James Twickery. Twickery. Mach 22 Pfund, bitte. 22... Hier, bitte. Vielen Dank. Gehen Sie jetzt zur Zollkontrolle und Passabfertigung. Ja, ich schreibe unterdessen den Flugschein aus und lasse ihn zum Ausgang bringen. Ja, Sie bekommen ihn dort von der Stewardess. Herzlichen Dank. Aber beeilen Sie sich, Sir. Ja, ja, natürlich. Ihren Pass, bitte. Hier. Danke. Bitte. Haben Sie Devisen? Nein, die besorge ich mir drüben. Wohin fliegen Sie? Nach Paris, wenn es noch reicht. Wie viel englisches Geld nehmen Sie mit? Etwa 80 Pfund. Gut, danke. Letzte Aufgabe, Fluggäste mit British European Airways, Kursnummer 162 nach Paris. Bitte beeilen, Ausgang E. Haben Sie etwas zu verzollen, Sir? Nein, ich habe gar kein Gepäck. Wie bitte? Ich musste mich ganz plötzlich zu dem Flug entscheiden, wissen Sie. Ist hier ein Mr. Twickery? Ja, Stewardess, das bin ich. Ich habe Ihren Flugschein. Sie müssen sich aber beeilen. Ja, an mir liegt es nicht, der Zollbeamte hier. Schon gut, Sir. In Ordnung. Besten Dank. Bitte kommen Sie gleich mit mir. Ja, gerne. Entschuldigen Sie, Mr. Twickery. Sie erinnern sich doch noch, ich bin Sergeant Collins von Scotland Yard. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, die Maschine nach Paris ist startklar. Mr. Twickery sollte unverzüglich seinen Platz einnehmen. Es tut mir leid, Stewardess, aber wir brauchen Mr. Twickery noch ein Weilchen hier. Musik.